Es ist keine gewöhnliche Polizeikontrolle, sondern ein Schwerpunkteinsatz. Nicht zwei, drei oder vier Beamte überprüfen am Hamburger Stadtrand Autofahrer, sondern insgesamt 45 Teams mit je zwei Beamten. Langsam rollen die Wagen durch eine riesige Halle. Einige dürfen passieren, andere müssen zwischen den aufgestellten Verkehrshütchen parken, aussteigen, sich kontrollieren lassen. Organisiert hat das Ganze der Hamburger Polizeihauptkommissar Peter Kellerer. Und hier ist eben das Besondere, dass wir hier verschiedene Bundesländer eingeladen haben. Also ich habe hier insgesamt Mitarbeiter aus 12 Bundesländern, die also hier mit uns zusammen kontrollieren. Und wenn Sie hier mal so rumgucken, sehen Sie auch immer so gemischte Besatzungen, wie wir das nennen. Das heißt, da kontrolliert es also ein Hamburger mit einem Bremer und ein Bayer mit einem Hamburger. Genau ist das der Sinn, dass also der Bayer mal guckt, was macht der Hamburger eigentlich? Und der Hamburger guckt, wie kontrollieren die Bayern? Und wenn der Bayer wieder zurückfährt, dann denkt er vielleicht, Mensch, das haben die Hamburger gut gemacht und das übernehmen wir auch in Bayern und umgekehrt ist es genauso. Allein in Hamburg wurden im letzten Jahr rund 1200 Fahrer erwischt, die mit illegalen Drogen im Blut unterwegs waren. Seit Jahren steigen die Zahlen. Verteilt in der ganzen Halle stehen junge und alte Autofahrer vor den Beamten. Einige müssen 30 Sekunden lang stillstehen, die Augen geschlossen, den Kopf im Nacken. Mit kleinen Taschenlampen leuchten die Polizisten in Pupillen und testen so, wie schnell sie kleiner werden. Die meisten Fahrer bleiben dabei ganz gelassen. Ich finde es aber sinnlos beim Autofahren, weil sich dann auch irgendwie zu betäuben oder sonstiges, finde ich Schwachsinn. Also wenn ich ein Bier trinke, dann fahre ich kein Auto mehr. Dafür ist mein Führerschein mir einfach zu wichtig. Wer bei den Vorkontrollen auffällt, muss zur nächsten Station, zu einem ganz neuen Gerät, auf das Peter Kellerer und seine Kollegen große Hoffnung setzen. Ein Atemtester, noch ist es ein Prototyp, der nach Spuren von Haschisch sucht. Das ist noch nicht ganz so, wie man sich heute moderne Geräte vorstellt, aber es funktioniert. Das heißt also, wie Sie jetzt hier sehen können, der pustet da ja rein, der Bürger, und der wird jetzt ungefähr so 90 Sekunden dort hineinpusten. Und während dieser Zeit wird also quasi, werden die Inhaltsstoffe in seinem Atem analysiert. Auf dem Display erscheint gleich ein Signal, das ist wie eine Ampel aufgebaut. Und wenn es rot ist, dann bedeutet das, da ist die Substanz gefunden worden. Und wenn es grün ist, ist es halt nichts gefunden worden. Das neue Gerät sucht nicht direkt nach THC, also dem berauschenden Wirkstoff in einem Joint, sondern nach dessen Abbauprodukten. Noch 6 Stunden nach dem Haschischkonsum schlägt der Tester an und wenn die Ampel rot zeigt, kann die Polizei einen Bluttest anordnen. Seit 20 Jahren beschäftigt sich Peter Kellerer damit, wie man bei Kontrollen Drogenkonsumenten erkennen kann. Auffällig sei, wie aggressiv betrunkene Autofahrer bei Kontrollen reagierten und wie harmlos dagegen die Kiffer seien. Er selbst wurde schon von haschischseligen Autofahrern während der Kontrolle umarmt. Die sind eigentlich, gerade Cannabiskonsumenten, meistens tiefenentspannt. Also ich habe mit denen auch überhaupt gar keine Probleme. Tatsache ist, beide sollen nicht fahren. Oft reicht schon eine bestimmte Fragetechnik aus, um Kiffer am Steuer zu erkennen. Gleich nach der Frage nach Führerschein und Fahrzeugpapieren bittet Peter Kellerer dann die Autofahrer, doch mal das Licht im Innenraum anzuschalten. Dann fragt er, wie alt sie sind und gleich darauf, wann ihre Mutter Geburtstag hat. Und jetzt kommt er quasi durch diese Anhäufung von Fragen, passiert das Folgendes, er konzentriert sich jetzt, weil er ist ja beeinflusst auf meine Frage und ich muss es halt bewerten, gelingt es ihm, den Bogen wieder zu spannen nachher und zu sagen, er wollte ursprünglich eigentlich Führerschein und Fahrzeugschein, kommt wieder zurück und gibt mir Führerschein und Fahrzeugschein. Oder hält er sein Portemonnaie in der Hand, überlegt, was wollte ich denn mit dem jetzt eigentlich machen? Wollte ich ihm irgendwie Geld anbieten oder was? Und dann muss ich ihm halt überlegen, gut, das wäre zum Beispiel so eine Fragetechnik, die man so einsetzen kann. Wie wichtig es ist, Autofahrer nicht nur auf Alkohol zu testen, zeigt die Bilanz der Hamburger Schwerpunktkontrolle. 5% der Überprüften mussten danach zur Blutuntersuchung, um genau zu prüfen, wie vernebelt sie sich hinters Steuer gesetzt haben und damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitmenschen massiv gefährdet haben.